Nach dem Grießbrei essen, Hausaufgaben nicht vergessen. Aber vorher gibt es noch eine West-Cola. Achso, und falls jemand einen guten Dachdecker kennt, dranbleiben, ne? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Meisten Berlin Podcast. Irgendwas ist doch immer. Mein Name ist Stefan und hier ist der Mann, der die Sonne in das Studio hier bringt, in die Mikros. Hier ist René. Ja, hallo und herzlich willkommen da draußen an den digitalen Empfangsgeräten. Heute zur 159. Ausgabe an diesem wunderschönen 5. März 2025. Und hier ist er dabei, der die Sonne auf dem Shirt trägt. Oh, ihr seid heute Zwillinge? Ja. Hallo Marc. Ja, Mutti hat uns beiden dasselbe Shirt rausgelegt. Man kann uns kaum unterscheiden. Hallo René, hallo Stefan. Stopp! Hallo. Aufzeichnungsstopp. Jetzt müssen wir erstmal klären, ob hier alles mit rechten Dingen zuging. Stefan hat seinen Namen genannt. Er nannte sich Stefan. Wir checken das. Das war korrekt. René wurde angekündigt heute als René. Auch das können wir durchwinken. Sonst noch was? Ach ja, auch ich begrüße euch da draußen ganz herzlich bei einer neuen Ausgabe von Biete Unterhaltung, Suche Zuhörer. Und ihr wisst, wir haben wieder sehr viel Sendung. Deswegen, Stefan, du musst ganz schnell übernehmen, bevor ich hier noch mehr Blödsinn erzähle. Stopp! Hat er den Text gesagt mit Biete Unterhaltung, Suche Sendung? Nee, Biete Zuschauer, Suche Unterhaltung. Er hat irgendetwas gesagt. Okay. Ja, irgendwas hat Check. Er gesagt. Dann kann es weitergehen. Stefan. Ja. Wir sind's wieder. Es ist März. Es wird Frühling. Es ist Frühling. Meteorologisch hat der Frühling ja schon am 1. März begonnen. Der kalendarische lässt noch auf sich warten. Das wird dann wohl der 20. sein, wie jedes Jahr. Könnt ihr euch schon mal einen Kalender vormerken. 24. Dezember ist auch dieses Jahr wieder Weihnachten. Ja, keine Sorge da draußen. Schlimmer wird's nicht. René, wie hast du eigentlich deine letzten 2 Wochen so verbracht? Da war er jetzt überrascht. Ich habe meine letzten 2 Wochen damit verbracht, Hausaufgaben zu machen. Können wir erstmal die Hausaufgaben machen oder wollt ihr erst den super-duper Erlebnistipp haben? Ich nehme Tor Nummer 3. Den Song, schade. Dann sind die Hausaufgaben. Ja, dann bitte mal die Hausaufgaben. Welche Hausaufgaben hatten wir denn? Hausaufgabe Nummer 1. Mal gucken, vielleicht seid ihr vorbereitet. Ich frage euch ab. Wir machen das wie in der Schule. Hausaufgaben, das geht bestimmt wieder um den Geschirrspüler. Ja. Weiß ich nicht. So, Hausaufgabe Nummer 1. Weiß ich nicht. 11. Klasse. Die Frage war, ist die 11. Klasse Pflicht? Ah ja, richtig. Und die Erklärung ist, Stefan? Also für Leute, die 10. Klasse erfolgreich absolviert haben und nicht auf dem Gymnasium sind, ist sie nicht Pflicht. So war's früher. Wer auf dem Gymnasium ist, der muss natürlich die 11. machen. Der muss dann sogar noch bis zur 13. Muss jemand, der auf einer normalen Schule bis zur 10. Klasse ist und abgeht, die 11. Klasse machen? Ist, glaube ich, eine neue Regelung. Wenn du keine Ausbildung findest, kannst oder musst du die 11. machen? Genau, das ist der Punkt. Ab 2025/26, Schuljahr 2025/26, ist es tatsächlich in Berlin mittlerweile auch Pflicht. Das ist in anderen Bundesländern schon gang und gäbe. Wusste ich auch nicht. Gang und gäbe. Ja, es ist Pflicht, wenn man keine Ausbildungsstelle hat oder nicht an einer, also kein Abitur macht oder ähnliches, dann ist man verpflichtet, an eine sogenannten Ankerschule die 11. Klasse durchzuführen. Ankerschule? Ja. Was zur Hölle ist das denn nun wieder? Ich habe mich natürlich gefragt, wo findet die 11. Klasse statt? Und die findet nicht an der normalen Schule statt, von der man geht, sondern man muss an eine Ankerschule, das ist nur der Name, die wird durchgeführt, diese 11. Klasse, von einem Oberstufenzentrum. Umschulungszentrum. Oberstufenzentrum. Oberstufenzentrum, ja. OSZ, alles OSZ, klar. OSZ, okay. Genau. Also OSZ sind dafür zuständig. Mehr Infos, weiß ich nicht, ob die schon raus sind, weil es scheint wohl unter ziemlich hohem Zeitdruck zu sein, diese Maßnahme umzusetzen. Also das wurde alles sehr knapp bemessen. Kleiner Fakt am Rande, gerade weil du nochmal Luft holen musstest. Leute da draußen, das heißt Ankerschule, nicht Ankerklause. Anker Klause ist dieses wunderbare Etablissement direkt am Wasser. Da könnt ihr nach der 11. Klasse hin. Cottbusser Damm, genau, wo man wunderbar sitzen, trinken und essen kann. Ach so, eine Bedingung ist übrigens noch, man muss unter 18 sein. Also das heißt, wenn du 18 bist, dann kannst du selber entscheiden, dann brauchst du diesen Quatsch nicht mitmachen. Was ich sagen wollte war... Er hat nicht Quatsch gesagt. Nee, ich habe Murks gesagt. Die 10. Klasse, das war nicht die 10. Klasse, das Ziel dieser 11. Klasse ist, zur Orientierung, also so ein bisschen als Orientierungshilfe noch zusätzlich und eine Perspektive nach der Sekundarstufe 1, also nach dieser 10. Klassenabschluss zu geben, um ja nicht auf der Straße rumzuhängen. Mhm. Und was noch unklar ist, in Berlin zumindest, weil es ja neu ist, wie das Ganze personaltechnisch gemacht werden soll und vor allen Dingen, wie es finanziert werden soll. Ja. Ja, wieder mal große Pläne und keine Ahnung, wie es durchgeführt werden soll. Aber andere Bundesländer haben ja, wie gesagt, schon seit einigen Jahren Übungen da drin. Ja, achso, und wie viele Leute betrifft das? Was meint ihr, diese 11. Klasse-Jahr? Wie Boah, 20%. Ich wollte gerade sagen, können wir es in Prozent ausdrücken, ja, der Schüler? 20%, ich sage, es sind mehr. Ja, würde man denken, aber es sind tatsächlich wohl 10%, zumindest nach den Quellen, die ich hatte. Ja, und, Stefan feiert. Das soll wohl 3.000 Jugendliche sein. Ich nehme an, dass diese Zahl tatsächlich auf Berlin gemünzt ist. Ne? 3.000 Jugendliche, 10%. Ja. Das haut hin. Genau, also Hausaufgabe damit erledigt. Check. Sehr Hausaufgabe gut. Nummer 2. Geschirrspüler, jetzt muss er kommen. Wahlkreise. Ja. Unsere Frage war, wie groß sind eigentlich so Wahlkreise, nicht Wahlkreise und Wahlscheibe mit H. Genau, da sieht man, Marc bräuchte die 11. Klasse nicht machen. Nee, den würden sie auch rausschmeißen. Das Wissen der 15. Klasse. Mich würden sie mit der Forke vom Hof jagen, definitiv. Ja, wahrscheinlich. Verpiss sie hier. Zu Recht. Im Schrank einsperren. Ja. Such dir einen Job, Penner. Nee, genau, wir hatten gegrübelt, wie groß die Wahlkreise sind. Eure Schätzung? Also woran macht sich so ein Wahlkreis fest? Ich hatte das letzte Mal gesagt, dass ich im Fernsehen auf dem Schirm gesehen hatte, dass die Wahlkreise quasi wie die Bezirke abgebildet waren. Also ein Bezirk entsprach einem Wahlkreis, was mir ein bisschen groß vorkam. Wie viele Wahlkreise hätten wir demnach? 16? Nee, es sind deutlich mehr, weil zum Beispiel Marzahn hat ja mehrere Wahlkreise, würde ich sagen. Also die Info, die ich gefunden habe, ist, dass es 12 Wahlkreise in Berlin gibt, die jeweils ungefähr 250.000 Einwohner umfassen. Und das ist nämlich auch der Hintergrund, warum es Wahlkreise gibt. Das sind quasi Einheiten, die gleiche Stärke haben. Das haut mit den Stadtbezirken in aller Regel hin. Es gibt aber auch Ausnahmen. Damit es keine stärkeren und schwächeren Wahlkreise gibt. Genau, Hintergrund ist, weil man wählt ja mit dem Wahlkreis. Verzeihung. Das war ein Sounderlebnis, das seinesgleichen sucht. Und das riecht auch noch, wenn ihr das wisst. Dieses komische Rülpswasser hier, aber ich habe noch was. Nee, also die Wahlkreise. Es ist wirklich quasi jeder Bezirk ein Wahlkreis. So ja? Über den Daumen gepeilt, ja. Okay. Aber gibt es da nicht noch die kleinere Unterteilung? Oder ist es hätte ich auch gedacht, ja. Bei der Berlin-Wahl so oder bei jeder Wahl? Also, jetzt in dem konkreten Fall war die Erklärung in Bezug auf die Bundestagswahl, weil es soll natürlich so sein, dass jeder Wahlkreis mit gleicher Macht Leute in den Bundestag schickt und somit die Bevölkerung möglichst gleichmäßig vertreten ist. Also, wenn du das tiefer haben willst, das Thema, dann müssten wir dazu eine Sondersendung machen. Können wir gerne tun. Das müsst ihr jetzt nach rechts. Das muss jetzt erstmal reichen. Wir können momentan keine Sondersendung machen, weil wir noch nicht den passenden Jingle dafür produziert haben. Der lässt sich ja schnell einsingen. Ne? Stefan, einsingen? Nein. Sondersendung. Jetzt bist du ja schon. Warum machst du nicht mit? Jetzt bist du ja schon bei der Wahl. Nee, können wir da ranschieben, ich möchte erstmal meine Hausaufgaben machen. Ja, dann mach erstmal deine. Nicht, dass du die umsonst gemacht hast. Genau, Geschirrspüler. Also, Marc, die Frage, die sich in der letzten Sendung stellte und die damit verbunden war, dass wir sogar die Sendung unterbrochen haben, um zum Geschirrspüler zu laufen. Ich weiß gar nicht, haben die Zuhörer die Pause live mitbekommen? Ja. Ja, okay. Ich hoffe, wir waren nicht zu lange weg. Wir haben lange und intensiv diskutiert am Geschirrspüler, ich kann mich erinnern. Naja, wir haben das ja geschnitten, in Wirklichkeit waren wir halt 3,5 Stunden. Wir haben nicht diskutiert, wir haben dir einfach versucht, die Fakten endlich mal nahe zu bringen, weil Stefan und ich wissen ja Bescheid. Und ja. Ich als derjenige, der die Hausaufgaben gemacht hat, hat deswegen auch die Fakten, die echten Fakten. Die echten Fakten, die alternativen Fakten. Die Frage, die wir uns gestellt haben, ist diese kleine Klappe am Geschirrspüler, wo der Tab reinkommt, der Geschirrspültab. Oder das Pulver, das wollen wir nicht oder von mir aus unterschlagen. Pulver, ja. Die Frage, die sich stellte, war, wann öffnet sich diese Klappe? Und wir wissen alle aus eigener Erfahrung, dass da ein Knopf ist, wo man drauf drückt. Jetzt sitzt in der Maschine ja niemand, der den Knopf drückt. Deswegen haben wir versucht, das Mysterium aufzulösen und haben schon während der Sendung festgestellt, dass ein zweiter Mechanismus zum Öffnen ist, der sich aber außerhalb des Zugriffs von einem Geschirrspülbenutzer befindet. Das macht die Maschine selbst, ohne und das macht die Maschine selbst über eine Elektronik. Elektrik. Das war davon Elektronik die Rede. Ja, die Elektronik steuert die Elektrik, aber gut. Ja, okay. Marc ist heute wieder seine Klugscheißer-Tabletten genommen heute. Gibt es da Tabletten für? Ja, Klugscheißer-Pillen. Halt. Ich dachte, da gibt es nur ein Brett für. Ja, was man vor den Kopf haut. Schlägt. Ja, genau, also es wird auf irgendeinem Weg mit Strom vom Geschirrspüler selber gesteuert und Auslöser ist offenbar tatsächlich die Temperatur. Das war auch schon eine Vermutung, die Temperatur wir hatten. Temperatur und Zeit, ja. Genau, Zeit ist ja dann logischerweise die zweite Komponente, weil die Temperatur braucht ja eine Weile. So, und jetzt kommt das Interessante, die Auffangschale. Ja. Die Auffangschale gibt es wirklich. Wenn ihr einen Geschirrspüler habt, der zwei Körbe hat, dann hat bei den meisten Modellen der obere Korb ein kleines Schälchen, was genau unter der Klappe ist. Und da fällt der Taps rein. Und die Geschichte ist nämlich die, die Klappe ist zu, damit kein Wasser an das Ding rankommt, weil die Wirkung des Geschirrspültabs, der soll sich nicht auflösen, bevor es losgeht. Ja. Also erstmal vorspülen, wenn es dann warm ist, dann geht die Klappe auf, der Tab fällt raus in das Körbchen und liegt da und ist dem Wasser ausgesetzt. Und jetzt, wenn man sich den Dreharm anguckt, der ist nämlich so, dass eine Spritzer ist, der genau auf dieses Körbchen zielt. Das heißt, es ist sichergestellt, dass der Tab in dem Körbchen feucht wird und sich auflöst. So. Und wer das nicht glaubt, wir können ja bei der nächsten Gelegenheit... Ich freue mich schon auf meine Entgegnung. Erzähl erst mal weiter. Bei der nächsten Gelegenheit könnt ihr ja mal in euren Geschirrspüler zusätzlich zu dem Tab was reinlegen und dann mal gucken, wo es landet. Ja, sehr gerne. Es sollte genauso groß sein wie der Tab. Also bist du jetzt endlich fertig? Ja. Das alles ist doch völliger Quatsch. Weil warum kann ich denn den Tab einfach so reinlegen in den Geschirrspüler? Kannst du ja auch machen. Aber wenn du ihn so reinlegst, dann wird er sofort dem Wasser ausgesetzt. Nein. Also ja, doch, natürlich, wegen des Vorspülens, genau. Ja, genau. Aber also es sollte schon in diese Klappe und wie gesagt, wie René schon erklärt hat, es wird erst vorgespült mit ein bisschen Wasser, dann wird Hitze aufgebaut, dann ist ein bisschen Zeit vergangen, alles ist nass und dann erst wird der Tab oder das Pulver aus diesem Kläppchen befreit und fällt dann in die Maschine. Und das ist mein Punkt. Es fällt in die Maschine und es ist scheißegal. Und liegt am Boden. Es ist scheißegal, wo es hinfällt. Das muss so sein, weil nur ein, ich will nicht sagen verschwindend geringer Teil, aber bei weitem nicht alle Geschirrspüler haben tatsächlich so einen Auffangbehälter. Das stimmt, nicht alle haben so einen Auffangbehälter, aber es gibt welche, die haben einen. Ja, aber wo ist denn da die Logik? Ja. Aber wenn warum nicht haben die alle? Den? Ja. Okay, weil das ein Alleinstellungsmerkmal der Hersteller ist, weil sie behaupten, dass, wenn sie so eine Auffangschale hätten, dass dann die Waschwirkung dadurch vergrößert ist. Das ist der Punkt, über dieses Körbchen redet kein Mensch. Wenn du danach suchst, Auffangkörbchen, Tab, dann würdest du immer Bilder bekommen von diesem Körbchen im Korb dran. Das klingt für mich aber genauso wertvoll wie die extra Geschirrablage. Nee, neuere Geräte haben ja oben quasi eine dritte Etage, wo man dann Besteck reinlegt. Ja. Und ich habe noch ein etwas älteres Modell, wo du im unteren Bereich einen extra Besteckkorb hast. Ja, genau. So. Es gibt das und jenes. Also. Ganz genau. Und so ist es, denke ich, bei dem Auffangbehälter für diese Tabs oder das Pulver genau dasselbe. Also genau, das wäre mein nächster Punkt. Wenn ich da Pulver einfülle, dann bringt mir dieses Auffangbehältnis überhaupt gar nichts. Nee. Soll man denn da Pulver reinfüllen? Ja, das ist eine gute Frage. Jetzt, ja, natürlich. Also sicher? Auch dazu, wenn wir das Thema vertiefen wollen, müssen wir eine Sondersendung machen. Ja, und also haben wir schon mal zwei Sondersendungen für 2025. Ich glaube, das sollte man in der Sommerpause machen, wenn die Leute im Urlaub alle sind. Könnt ihr die dann alleine machen, die Sondersendung? Ja, genau. Ja, machen wir. Machen wir ohne Zuhörer. Ohne. Sie klatschen sich ohne Mark. Nein, sehr gerne. Ich gehe dann Buhl spielen oder bin im Garten. Oder mache irgendwas anderes langweiliges. Genau. Gut, ich bereite mich auf die Distant Worlds 3 vor. Ist ja auch egal. Die nämlich jetzt tatsächlich stattfinden wird. Ui. Nächstes Jahr im Januar. Alle Spieler von Elite Dangerous werden begeistert sein müssen. So, ich habe es mir heute nicht angeguckt. Wollte ich noch machen. Ich schreibe es mir jedes Mal auf und tue du und deine Hausaufgaben. Ja. Ich habe mir dafür Civilization 7 angeguckt. Oh. Ich, ja, aber dafür so haben wir keine Hörer. Ja, nee, aber es hört sich interessant an, so ein Aufbauspiel. Ja, aber kennen wir ja von früher noch. Elite Dangerous, ich merke es mir. Ja. Gut, soviel zu meinen Hausaufgaben. Ich habe meine Hausaufgaben wenigstens gemacht. Eine 3 plus. An der Stelle würde ich mal sagen, fetten Dauerapplaus. 3 plus, würde ich sagen, als Lehrer. Da waren doch ein paar Unstimmigkeiten drin, oder? Ja, also die Sache mit dem Geschirrspüler. Und viele Erfindungen. Also das war kaum ausreichend. Ja. Wir werden es auch nicht rausfinden. Wir brauchen Hilfe. Ey, da draußen. Pass auf, René. Ich geb dir, wenn ich ihr geb jemanden dir, kennt, der sich mit Geschirrspüler auskennt. Ich gebe dir eine Hausaufgabe, René. Du schreibst bitte mal die Firma, sagen wir Siemens oder Miele an. Bosch. Ja. Oder Bosch. Ich schreibe alle. Gute deutsche Firmen. Ich schreibe Siemens an. Siemens, Bosch und Miele. Ja, dann haben wir drei. Miele. Genau. Und natürlich noch etwas, was jeder zu Hause Samsung? Hat. Samsung? Nee. Irgendwas hier, irgend so eine Billigmarke. Billigmarke? Whirlpool. Whirlpool? Was? Kenn ich nicht. Ich habe ja keinen Geschirrspüler. Ja. Ich kann ja nicht mitreden. Whirlpool und dann gibt es noch OK. Ach, OK ist doch die Mediamarkt-Billigmarke, glaube ich. Ja, genau. Schreib die mal an. Samsung macht doch gar keine Geschirrspüler, oder? Doch. Doch. Die machen alles. Dann gibt es noch hier Beko-Haushaltsgeräte. Beko. B-E-K-O. B-E-K-O. Okay. Und, das ist türkisch, glaube ich, oder? Dann schreibe ich noch an Deichmann. Deichmann? Genau. Und frag's mal, ob die das wissen. Nee, als Test, als Gegencheck. Wir brauchen das Negativ-Ding. Ach, das wäre so witzig. Du schreibst eine Firma an, die überhaupt nichts damit zu tun hat und nimmst aber genau denselben Text. Deichmann. Hervorragend. Alles klar. Deichmann. Und Fernsehhersteller. Ja, genau. Anschreiben. Okay, da bin ich gespannt. An der Stelle noch mal der Hinweis, wenn ihr das lustig findet in der Theorie schon, der verrückte Briefkasten. Stefan sucht die Folgen raus. Wir hatten Podcast-Folgen mit dem verrückten Briefkasten. Weiß ich. Und die verlinken wir in den Shownotes an gewohnter Stelle, berlin-podcast.de. Erst die Stadt und dann das Ding. Da könnt ihr mal reinhören, verrückte Briefe, die gehen in die Richtung. Ja, guck mal, vielleicht kriege ich es hin. Hausaufgabe ist notiert. Ja. Sehr gut, weil wenn René keine Hausaufgaben hat. Wisst ihr, wann ich meine Hausaufgaben gemacht habe? Im Bus. Ja, das hat man gemerkt an der Qualität. Ja. Tja, deswegen habe ich schon als Kind in der Schule keine Hausaufgaben gemacht, weil ich fahre keinen Bus. So ist es. So ist gut, es. Marc, was war in den letzten zwei Wochen los? Oh, jetzt. Dieses Abenteuer, dieses nicht unerhebliche, was ich begonnen habe mit Tina, nämlich, da wir jetzt ja Laubenpieper sind, und die Gartenlaube erweist sich als, ja, also noch ist es kein Millionengrab, aber es könnte zu einem werden, weil das Dach ist undicht. Jetzt ist die Frage, muss es neu gedeckt werden komplett? Es sieht fast danach aus und neu gedeckt werden heißt das nur, dass die Dachpappe, nur in Anführungszeichen, muss die Dachpappe runter und neu gesetzt werden. Das wissen wir noch nicht, weil da muss jetzt ein Holzwurm kommen, also ein Holzsachverständiger, irgendjemand, der sich mit der Holz Holzwurm war ja schon da. Wahrscheinlich. Jemand, der sich damit auskennt und muss uns sagen, ob die nass gewordenen Holzbohlen, ob die ausgetauscht werden müssen. Also die Bauretter. Wir sind immer noch dabei, rauszureißen. Und das wird wahrscheinlich noch Wochen dauern, bis wir auch nur ansatzweise darüber nachdenken können, dann wieder aufzubauen. Und sollte sich die Sache mit dem Dach jetzt irgendwie bewahrheiten und jemand sagt, ja, muss auf jeden Fall neu gemacht werden, weil da kommt definitiv zu viel Wasser und wieder rein. Dann wirft uns das alles zurück. Denn also dieses Jahr wird das nichts mit einer entsprechenden Einweihung bei mir. Wir brauchen zum Grillen noch kein Dach. Ja, eben. Also ist im Sommer ja ganz angenehm. Wenn's aber irgendwo willst du dann noch auch deine Notdurft verrichten. Na, nicht aufs Dach. Irgendeine nicht Hecke. Auf dem Dach, aber ohne Dach kein Badezimmer. Ich habe immerhin schon mal die Styropordämmung ausgetauscht. Wie? Das habe ich schon mal alleine gemacht. Aber wir sind immer noch am Fußboden rausreißen. Und es gab tatsächlich mal einen Tag dabei, der mir nicht ganz so viel Spaß gemacht hat, da draußen im Garten zu verbringen. Einfach, weil man so ein bisschen frustriert war. Du hast nicht das Gefühl, vorwärts zu kommen. Ja. Aber Tina sagte dann, denk doch dran, wie viel wir schon geschafft haben. Ja, guter Dinge, deswegen gebe ich die Frage einfach erstmal weiter an Stefan, weil über Distant Worlds habe ich irgendwie schon geredet. Bei Elite Dangerous gibt es nur noch weiter zu berichten, dass es da jetzt ein großes Update gab und dass man jetzt selbst Planetensysteme kolonisieren kann. Das habe ich jetzt versucht, aber habe dummerweise mir ein System ausgesucht, wo der erste Planet dann quasi nicht bei der größten Sonne ist, die dann quasi dann gravitationsmäßigen Zentrum irgendwie des Sternsystems bildet, sondern da gibt es noch eine zweite Sonne in dem System und die ist dummerweise 157.000 Lichtsekunden vom Hauptstern entfernt, was so viel heißt wie, du springst in das System rein und willst jetzt irgendwie deine eigene Station bauen und dann musst du zu einem sogenannten Kolonisationsschiff Und das wird dann eben in der Nähe von diesem ersten Planeten irgendwie festgemacht, wo du dann da bauen kannst. Und wie gesagt, du springst in das System und dann musst du diese 157.000 Lichtsekunden dahin irgendwie noch überbrücken. Und das passiert selbst im Spiel in nicht unter 30 Minuten. Und das macht die Sache leider völlig unpraktikabel. Das heißt, ich habe mir ein komplett dämliches System ausgesucht und 25 Millionen Credits in den Sand gesetzt. Oh. Aber zum Glück bin ich da schon Milliardär. Aber Marc, weißt du, wie das klingt? Na? Wahnsinnig kompliziert. Tja. Ja, es hat. Aber ja, du brauchst. Es hat eine gewisse Komplexität. Hm. Aber das macht auch den Reiz aus. Aber weißt du, nochmal ganz kurz zu deiner Laube zurück. Ja. Und zu dem Geschirrspüler. Und noch zum Anfang. Hast du einen Geschirrspüler in der Laube? Das ist ja die wichtigste Frage. Ich will nur mal was loswerden, so ein Gefühl. Muss ich mir von jemandem mit einem Dachschaden erklären lassen, wie ein Geschirrspüler funktioniert? Was machst du, Vogel? Ja. Deswegen hat er sich jetzt hier nicht aufgeschrieben. Nee, das ist der Titel der Sendung. Ach so. Oder ein Kandidat. Da steht Dachschaden. Ja, okay. So, entschuldige, Stefan, ich habe dich gefragt und dann ganz unhöflich dich gleich wieder abgewürgt, ja, indem ich selber weitergeredet habe. Also, wie waren deine letzten zwei Wochen? Alle senkrechte? Wunderschön. Ja. Also, Frühlingswetter genießen. Gut, danke. Ach, das, so hätte ich dich gar nicht eingeschätzt, weil du bist doch eher so der Wintertyp. Du freust dich doch über Schnee und Eis. Und also, natürlich muss man langsam sich an das Wetter gewöhnen, ne? Nicht gleich mit dem T-Shirt und ohne Schal rausgehen. Früh ist nämlich noch ganz schön frisch. Merken wir, wenn wir früh rausgehen? Ich sehe dich hier mit T-Shirt sitzen und du hast auch keinen Schal dabei. Es ist ja auch jetzt nicht mehr früh. Gehst du dann spazieren? Ja, wenn ich im Homeoffice bin, gehe ich mittags auch mal raus. Ja. Und durch die Straßen. Was ist der Zweck des Spazierens? Sich Essen zu kaufen. Frische Luft. Es gibt ja das Phänomen, dass viele Leute sagen, oh, ich bin irgendwie so müde und so ausgelaugt. Und das Problem ist natürlich auch dieser Wetterumschwung. Der Frühling kommt. Das Wetter ändert sich, die Tage werden länger. Mhm. Gerade in dieser Woche ist, glaube ich, der Unterschied zwischen Montag und Sonntag eine halbe Stunde, wo der Tag länger ist. Das ist für den menschlichen Körper etwas schwierig. Da muss ich dran gewöhnen und da hilft nur viel Sonne, frische Luft, spazieren gehen. Du suggerierst und das, gesundes Essen. Ja, und genau, okay, also um die Frage von René zu beantworten, habe ich rausgehört, du gehst eben auch raus, um dir was zu essen zu holen, wie ich schon sagte. Manchmal holt man sich dann. Aber hauptsächlich wegen der frischen Luft? Ja, okay, das macht auch Sinn. Kurze Pause, mal ein bisschen raus. Aber ich frage aus einem bestimmten Grund, auch wegen Achtsamkeit? Ja, auch mal weg vom Rechner, bisschen das Gehirn durchlüften. Dann habe ich nämlich einen guten Tipp für dich, für den nächsten Spaziergang. Fenster aufmachen. Ja, wenn du zu Hause spazierst, Fenster aufmachen, genau. Wenn du um den Schreibtisch rumläufst. Aber wenn du draußen bist, achte mal auf 5 Dinge, die du siehst, 4 Dinge, die du hörst, 3 Dinge, die du riechst und 2 Dinge, die du fühlst oder so. Okay. Muss man machen. Wenn du mit dieser Übung spazieren gehst, gehst du ganz anders spazieren. Ja, das ist dann auf einmal Arbeit. Ja, oder auch nicht. Also wenn du aber wirklich, du bist abgelenkt. Du achtest. Anderes, nee, du guckst vor allen Dingen auch. Du nimmst die Umgebung wahr. Du bist im Jetzt. Ja. An dieser Stelle nochmal die Empfehlung. Das Buch Jetzt von Eckhart Tolle. Ah. Wer es noch nicht gelesen hat, einfach mal die ersten 100 Seiten lesen. Und wenn es einem gefällt, liest man automatisch weiter. Ja, okay. So ist das meistens. Ja, Achtsamkeit ist ein wichtiges Thema. Aber. Ich wollte noch etwas zu dem, was Stefan gesagt hat. Weil Stefan suggeriert uns hier das. Die Geschwindigkeit, mit der die Tage länger oder kürzer werden, ist offensichtlich nicht linear. Das heißt, wir hatten jetzt, werden irgendwann den Winteranfang, da ist dann der kürzeste Tag, 21. Dezember. Mhm. Und seitdem werden die Tage wieder länger. Ja. Und ich war davon ausgegangen, jetzt mal ganz naiv, dass um jeden Tag wird der Tag, also die helle Phase, ein bisschen länger, was weiß ich, ein paar Minuten. Und du suggerierst jetzt, dass diese Geschwindigkeit eben nicht linear ist, dass es an manchen Tagen noch schneller, heller oder dunkler wird. Habe ich so gar nicht verstanden. Also linear ist das auf keinen Fall? Nee, das glaube ich auch nicht. Ne? Man hat ja sozusagen diese Sonnenaufgang- und Sonnenuntergangszeiten, die kann man ja fürs ganze Jahr, kann man die ja nachlesen. Genau, das ist eine Kurve. Genau. Linearität gibt es in der Natur nicht. Aha. Das ist eine Erfindung von uns Menschen. Und da muss ich René mal recht geben, ausnahmsweise. Aha. So, Hausaufgaben. Ist ja kein Geschirrspüler. Ihr wollt also damit sagen, die Sonne bewegt sich nicht mit linearer Geschwindigkeit durchs ja, Universum. Ja, aber weil wir uns in einem Kreis befinden, werden wir das nicht als lineare Bewegung klar wahrnehmen. Die Erde dreht sich also nicht mit linearer Geschwindigkeit um die Sonne. Die Erde ist eine Scheibe und wenn die sich um die Sonne drehen würde, dann würden wir aus dem Universum fliegen. Die Erde ist eine Schüssel, das wissen wir, weil die Schuhe nutzen sich immer vorne und hinten ab. Richtig. Ja. Oh mein Gott. Gut. Es hat mich einfach mal so interessiert. Ja. Genau, also, wir greifen das Thema an gegebener Stelle wieder auf. René hat es aufgeschrieben. Ich habe es notiert. René macht die Hausaufgaben, ne? Genau. Auch Hausaufgabenbeauftragter. Was soll ich nicht? Ich bin Klassenbuchbeauftragter. Nee, aber das ist ein Scheißthema. Warum bin ich nicht? Wie war denn die Aufgabe? Ja, wir sind hier, das ist hier nicht auf dem Ponyhof. Ja. Ich habe die Aufgabe nicht verstanden. Was ist denn die Aufgabe? Na, die Linearität oder Nicht-Linearität? Die Linearität des Kreises soll ich auch herausfinden. Nein, du sollst herausfinden, ob die Geschwindigkeit, mit der die Tage länger werden, ob die gleichbleibend, sprich linear ist. Oh Gott, wie schreibe ich mir das auf? Kann ich da ein Bild zumalen? Ja, wir nehmen du brauchst nur dir das abzuhören, was ich hier gerade gesagt habe. Geschwindigkeit. Aber ich lenke euch mal ab mit zwei super Restaurant-Tipps. Oh ja. Restaurant-Tipps. Ich war nämlich auch essen. Ja. Richtig lecker. Wo? Einmal, René, das kennst du vielleicht, im Marzahner Krug. Ja. Ein, was ist das, so ein Landgasthaus. Deutsches Restaurant, richtig urig, schön eingerichtet so mit Holz. So von früher noch. Ich war früher in meiner Kindheit sehr viel da, hab dort gegessen und jetzt schon ewig nicht mehr. Und da eine Schulfreundin vorbeikam am Wochenende, haben wir gesagt, nee, müssen wir doch wieder mal gucken, ob das noch alles so existiert. Und dann haben wir uns einen schönen Nachmittag dort gemacht und richtig gut gegessen. Was? Ich habe gegessen Schnitzel mit Bratkartoffeln, Spiegelei, frischem Gemüse und Salat. Und anschließend noch ein Schweden-Eisbecher. Logisch, was sonst? Ja, sehr gut. Ja, das ist lecker. Und dann haben wir einen schönen Spaziergang gemacht. Richtung Kienberg. Ja, weil auf dem Weg vom Marzahner Krug bis zum Kienberg ist nichts Sehenswertes, ne? Ne, wir sind mit Auto gefahren. Okay. Das nennst du einen Spaziergang. Nein, am Kienberg sind wir dann gelaufen. Wir sind schön ins Auto gestiegen und da haben wir einen Spaziergang gemacht. Eine Spazierfahrt. Aber wirklich echt gut. Ich hätte an dieser Folge heute nicht teilnehmen dürfen. Ich bin hier völlig alles andere als konstruktiv. Fall euch jedem immer ins Wort, habt zu allem einen blöden Kommentar abzugeben. Weißt du was, Marc? Mal gucken, ob sich das noch besser hat. Ich weiß, wann das liegt. Bei dir regnet es oben rein. Ja, aha, wegen des Dachschaden. Alles klar, Penner. Running Gag, ja. Ja, haben wir den Dachdecker vielleicht irgendwie in unserer Hörerschaft, der Marc weiterhelfen kann? Dann schreibt uns einfach. Wartet nochmal, nur um es klarzustellen. Sag mir ins Gesicht und grinst dabei. Nein, ich klarstellen will, kein Psychologen. Wir meinen so einen richtigen Dachdecker. Ach so, okay. René hat eine richtig gute Zeit. Vielleicht habe ich doch alles richtig gemacht. Zweiter Restaurant-Tipp, asiatisch, auch sehr lecker. Ja, immer? Im Curry-Restaurant. Curry? Konrad-Wolf-Straße. K-O-R-R-Y. Konrad-Wolf-Straße? Ja. Das ist in der Nähe vom Sporthausen. So, Ben macht Feierabend. Ben macht Feierabend, ja. Und Faxen. Man muss dazu sagen, wir haben jetzt eine Location natürlich wieder das Office gewählt, weil hier einfach das Publikum sehr besser ist, genau, die Zuschauer. Ist. Ja. Ja. Hat er die Hose schon wieder oben? Hat er. Okay. Alles. Er winkt und hört gar nicht mehr auf. Ja. Crazy. Er ist glücklich, wenn er andere Menschen sieht. Ja. Genau. Da kann ich ein kurzes Update geben. Bei mir im Büro fangen jetzt schon die Malerarbeiten an. Ah ja, also, wir können bald wechseln. Vielleicht kriegen wir es nochmal hin, bevor der Sommer kommt. Bevor der Wahnsinn ausbricht. Ja. Ja. Weil wir gehen ja irgendwann wieder raus, oder? Ja, natürlich. Lass dich überraschen. Weswegen wir hier. Und dann gehen wir total achtsam. Durch das Gebiet, wo wir den Podcast aufzeichnen. Atemübungen. Ich habe mir das gemerkt. Höre 5 Podcasts, gucke 4 Serien. Genau. Ja, genau so war es. Und wartet, wir machen jetzt ganz kurz eine Atemübung. Ihr atmet jetzt 3 Sekunden. Das ist auch gut. Wenn du Sauerstoffmangel hast, ist das richtig, das zu tun. Für die Sättigung. Es kann aber dazu führen, dass du zu viel Kohlendioxid dabei einatmest. Und dir besser dann ist es, tief und gleichmäßig atmen und den Ausatmen dabei etwas zu verlängern. Wichtig ist, 3 Sekunden einatmen, am Anfang. Atem anhalten, 3 Sekunden, 3 Sekunden ausatmen. René, dafür haben wir jetzt keine Zeit. Atmen anhalten, 3 Sekunden. Und nicht schon sind wir wieder im Jetzt. Genau. Spürt ihr es? Die Profis halten das deutlich länger. Also ich weiß ganz genau, dass die Zuhörer mitgemacht haben. Ja. Okay. Während okay, Stefan René und René diese so. Übung perfektionieren, also werde ich euch berichten Asiaten. Über... Wir wollen erst den Asiaten zu Ende hören. Wir wollen erst den Asiaten. Okay. Ja, auch lecker. Curry-Restaurant. Ja, was in der hast Nähe du dort gegessen? Achso, Hunschenhausen war stehen geblieben. Genau. Ich habe, was war das, so Reis mit Gemüse, Hühnchen, Fleisch, also richtig gute Portion. Standard bei mir. Was hat das gekostet? Da weiß ich es gar nicht. Ich wurde in beiden eingeladen, muss man dazu sagen. Sonst ist Stefan immer der Wollte ich gar nicht. Also der Marzahner-Krug hat es natürlich in sich. Ne? Da ein Essen hast du schon so 20, 22 Euro. Das ist doch völlig okay, der Preis. Finde ich auch. Genau. Aber beim Asiaten bezahle ich, glaube ich, immer so um die 12 Euro. Für so 0815 Nudeln mit Hühnchenfleisch und Erdnusssoße. Genau, also das ist auf jeden Fall günstiger gewesen. Und Gemüse aus, keine Ahnung, wo das her ist, aus dem 3D-Drucker. Also dieses Gemüse bei dem Asiaten ist doch seltsam, oder? Nee, das war das schon ein richtiges Gemüse. Das ist immer voll farbkräftig. War schon gut. Das ist immer richtig knackig. Hm? Das liegt an der Zubereitung, mein Bester. Nee, das ist echt, ich würde sagen, das ist die unterscheiden sich aus der Tiefkühltüte. Nein. Das hatten wir mal in meiner alten Firma, da haben wir immer gesagt, das kommt roh in die Pfanne. Der Tiefkühl-Asiate. Ja, aber es wird dann nur ganz kurz von der Flamme geküsst. Die asiatische Küche ist doch eine kurze Küche. Da wird dann nicht ewig das gehört begabt. Von der Flamme geküsst. Folgentitel bitte. Ja. Von der Flamme geküsst. Ja. Wunderschön. Nee, hatten wir in der alten Firma, da hatten wir immer gesagt Tiefkühl-Asiate, weil das war echt so, du bist hin und auf dem Teller war echt, du hast gemerkt, das war tiefgekühltes Gemüse und das war auch nicht gut und gekocht. Und du wusstest, wenn es Bing macht, gleich kommt das Essen. Genau. Haben wir bei uns um die Ecke auch so einen Laden, der heißt, was sage ich jetzt nicht, wollen ja ein bisschen Restfairness ist mir noch geblieben. Okay. Ja. Aber wir nennen ihn intern den Grusel-Asiaten. Ja genau, jeder hat so einen Spitzname. Ja, Grusel-Asiaten. Genau. Ja, das ist ja so, ne? Also... Wir versuchen all unseren Restaurants irgendwie Spitznamen zu geben. Dann haben wir noch den Betrüger-Italiener, der einen offensichtlich fortwährend versucht zu übervorteilen. Dann haben wir noch den Stinke-Inder. Stinke? Weil einer der Kollegen behauptet Stein und Bein, er geht deswegen nicht mehr gerne dorthin, weil der Basmati-Reis einfach etwas unangenehm ist. Aber den macht man in ranzigen Öl. Bitte? Also Sushi-Reis. Du machst vielleicht etwas im ranzigen Öl. Also ich habe, will nicht noch eine Hausaufgabe haben, aber ich habe bei der Zubereitung von Sushi-Reis nimmst du ja Reisessig und der Hintergrund soll wohl sein, dass es dem Sushi-Reis diesen ranzigen Geschmack, Geruch gibt, also ranzig im positiven Sinne dann, weil nämlich früher... Ich wusste nicht, dass ranzig auch positiv kommentiert sein kann, ganz ehrlich. Wohl stinkt ein bisschen nach Scheiße. Ja, das ist aber gut jetzt in dem Fall. Ranziger Reis. Ich möchte mir nicht nachsagen lassen. Ranziger Reis. Dass ich, könnte auch ein Folgetitel sein. Ranziger Reis. Ranziger, wir haben ja nur Folgentitel heute. Da müssen wir am Ende abstimmen. Da kann der Typ mit dem Dachschaden ja nachher entscheiden. So, Arsch der Welt. Arsch der Welt? Du warst ja zweimal am Arsch der Welt. Hohenschönhausen und Marzahner Krug. Richtig. Das ist beides am Arsch der Welt, tut mir leid. Ich pflichte René bei. Das kommt ja immer drauf an, von wo man guckt. Vom Zentrum. Ja, gut. 10 Minuten, 20 Minuten. Also, wenn du irgendwo im Universum ein helles Zentrum hast, bist du dort in Marzahn und Hohenschönhausen am weitesten davon entfernt. Ja, das ist genauso. So, aber ich war auch am Arsch der Welt und habe was Tolles erlebt mit Licht. Das war sehr gut. Ja, das kann mich erinnern. Ja, richtig. Ich war im Dark Matter in Rummelsburg. Lichtenberg. Genau, das ist ein Teil von Lichtenberg. Genau. Und also kurze Fakten. 1000 Quadratmeter, 7 Räume, geplante ca. 90 Minuten, ich war 2 Stunden da. Und was gibt es zu sehen in den 7 Räumen? Licht. Kunst. Ihr dürft euch küssen. Wir dürfen uns jetzt gleichzeitig küssen. Gesagt. Es gibt Kunstinstallationen, die aus Licht, aus Bewegung und Musik bestehen. Mhm. Erdacht wurde das Ganze, ich will einfach seinen Namen nennen, Christoph Bauder, weil es so toll gemacht hat. Und diese Ausstellung gibt es, glaube ich, seit 2021 oder so schon. Also die ist eine Dauerausstellung. Die war auch schon da. Und es ist wirklich cool, weil du hast dieses Licht, du hast Bewegung, du hast Musik oder elektronische Geräusche, elektronische Musik. Und ich fand es so krass, wie diese Konstellation so Gefühle auslösen kann oder eine Wirkung erzielt. So irgendwas zwischen Bedrohung, Friedfertigkeit, Neugier, Es hat dich geflasht. Also es hat mich wirklich geflasht. Geflasht, verstehst du. Wegen Lichtung. Ja, und also, wie soll ich sagen? Also ich will ja nicht zu viel spoilern. Wenn ihr in ein normales Museum geht, wo ihr euch statische Objekte anguckt und noch nie in so einer... Ins Naturkundemuseum. Was ja auch toll ist. Ja. Ne? Da werden durch tote Dinge wird eine Geschichte zum Leben erweckt. Ja. Das ist auch geil. Und aber das anders ist aber, erzählt. Halt, das ist jetzt genau andersrum, weil du hast was lebendig wirkt und was dir nichts vermittelt. Außer, dass du da sitzt, das anguckst und dann, wenn du dann in Achtsamkeit verfällst, dann ist das wie so ein Drogenflash. Das ist einfach Kunst. Das ist genau das ist die Kunst, Definition von Kunst. Jeder kann selber... Ja, dann habe ich zum ersten Mal Kunst erlebt. Ja, aber ist es so, also hast du es so erwartet, wie du es da erlebt hast? Oder nee, war das so gesagt, unbekannt? Also ich habe, ich sag mal so, das ist jetzt kein wirklicher Touri-Tipp wahrscheinlich, weil es einfach ein kompletter Marsch der Welt ist. Aber ich habe auf Insta habe ich Werbung dafür gesehen und ich fand so, sah halt bunt aus. Und was ja heutzutage voll der Trend ist, ist dieses, wo du warst, dieses Ballonmuseum. Ballonmuseum. Oder Glow, irgendwas, was schick aussieht, was farbig ist, wo man sich fotografiert und so. Mhm. Und ich dachte erst, das geht so voll in die Richtung. Aber nachher ist es so gewesen, du stehst vor diesen Lichtinstallationen, die sich so alleine bewegen, die so... Man kennt diese schwarzen Bälle, wenn man danach googelt und sich mal ein paar Bilder anguckt, da ist was mit schwarzen Bällen. Das heißt, der Raum heißt Inverse. Und da, die schweben halt, machen ein Muster und du hast das Gefühl, dass die dich beobachten. Und dann fallen die so auseinander in der Luft und wie schwerelos. Mhm. Also das sind alles Installationen mit Seilzügen. Das ist wohl das Ding, was dieser Typ so, ich will es jetzt gar nicht entzaubern. Christoph Bauder. Was Christoph Bauder so zu seinem Ding gemacht hat. Der hat drumherum auch Firmen gegründet und macht da auch für Autoshows und so so eine Installation. Ab 28. März wird diese Ausstellung sogar erweitert. Ich weiß nicht, ob es eine eigene ist. Die soll dann noch krasser sein. Die soll, was habe ich gelesen? Die soll so spirituell sein. Er kriegt ein Update, ein Upgrade. Ich weiß nicht, ob es eine Extra-Ausstellung ist. Ich fände es ehrlich gesagt cooler, weil ich habe das andere ja schon gesehen. Also es ist auf jeden Fall auf demselben Gelände. Und dieses mit den Bällen, das war mega geil, was man sieht. Und es war eine Installation, die fand ich so krass. Du kommst in einen riesengroßen Raum, lauter Nebel und an der Decke siehst du nur so Neonröhren zu Dreiecken angeordnet. Und auf dem Boden liegen lauter Leute auf Liegekissen rum und dann legst du dich da auch hin und dann hörst du so dröhnende elektronische Geräusche, Bass und so, so richtig, wirklich bedrohlich und dann kommen diese Neonröhren, kommen runter, verfärben sich, blitzen, also wirklich richtig, richtig geil. Nichts für Kinder, würde ich sagen, weil es schon ganz schön bedrückend wirkt, aber es ist wirklich krass, wie dich das so reinzieht und flasht. Kann ich voll empfehlen, 20 Euro gut angelegt. Du tauchst in eine andere Welt ab. Definitiv. Aber ich möchte mir das trotzdem angucken. Ja, dann geh halt, ey. Du wolltest ja nicht wundern, wenn du mit dem Dachschaden nach Hause kommst. Übrigens, mich hat dieses Erlebnis, ich fand es so toll, dass ich natürlich geguckt habe, was ist noch. Und da ist die erste Anlaufstelle für mich immer das Kraftwerk in Kreuzberg, Köpenicker Straße. Also ein großes ehemaliges Kraftwerk, wird glaube ich als Club benutzt. Man kennt vielleicht die Bilder in Filmen, hat man es vielleicht auch schon gesehen, ist auch gerne Filmkulisse. Großer, leerer Betonbau, komplett dunkel, weil keine Fenster und zwei Etagen, also dass man so von der oberen in diesen Hauptbereich gucken kann. Und da ist eine Ausstellung, die heißt We Felt a Star Dying. Und die werde ich mir jetzt als nächstes angucken, wenn alles klappt. Eintritt da 12 Euro und das ist auch so ein Licht, Geräusch. Und Geruchsspektakel sein, ja. Bitte den Titel nochmal wiederholen. We Felt a Star Dying. Ah, wir fühlten wie ein Stern starb. Genau. Okay. Ja. Und das ist aber dadurch, dass dieses Kraftwerk ist ein relativ großes Gebäude, das heißt, da ist viel mit Ablaufen, da werden so einzelne Spots sein, das sind jetzt nicht so einzelne Räume, wie es bei dem Dark Matter war. Genau. Dazu eine kleine Ergänzung von mir, weil du sagtest Kraftwerk. Es gibt in Schöneberg, ich glaube auf dem Hohenzollern-Damm, etwas, das nennt sich Wasserwerk. Und das ist ein ehemaliges Gebäude von einem Wasserwerk. Und da kannst du hingehen und da kannst du was trinken. Das ist quasi sowas wie so eine Bar, aber eben eine übergroße Basis. Also auch eine große Halle, nicht ganz so groß. Aber das Besondere ist, dass da eben noch die alten Pumpen, die alten Wasserpumpen wohl noch drinstehen. Du meinst nicht die Brauerei? Nicht Brauerei, nee, das ist Marienfelde von den Wasserwerken. Nee, es ist in Schöneberg tatsächlich. Ja. Ah ja, haben wir mal aufgeschrieben. An der Stelle bin ich in dem Zusammenhang aufmerksam geworden auf Dark Room Berlin. Das will ich mir nochmal angucken, kann noch nicht viel zu sagen. Das soll wohl Licht und Lost Place sein. Hm. Nee, ich habe da geguckt, weil Leute, die ich kenne, die sagten, sie kennen die Dark Matter-Leute und dann kam aber der Name gar nicht hoch. Und da stellt er sich raus, es gibt in Berlin auch noch Dark Room, also nicht, dass du jetzt denkst, Stefan. Sondern, was denkt er denn? Na, Dark Room, da denkt er natürlich nur an seine Freizeitbeschäftigung. Ach so. Nee, genau, also da, das will ich nachreichen. Aber erstmal hoffe ich, dass ich mir das Kraftwerk angucken kann. Da sind ab und zu ein paar sehr coole Sachen drin. Mhm. Ja, die Ausstellung geht jetzt nur bis Mai, danach kommt wieder was. Ich muss sagen, ich habe da echt Blut geleckt, weil es ist, ja, wenn man das, also wenn man davon so aufgesaugt wird, finde ich schon ganz cool. Ist natürlich schade, dass der Winter jetzt vorbei ist, wa? Weil das ist eigentlich die perfekte Jahreszeit für sowas. Nein. Aha. Das kann man immer machen. Ja, das denke ich auch. Ja. Also ja, ich man macht halt viel zu wenig. Ja. Genau. Und jetzt das geht man wieder mehr raus, ja. Kann man hoffen. Gibt nicht viele Leute, die rausgehen. Du bist da einer der wenigen. Denk daran, stimmt. 5 Dinge. Stimmt. Aber gut, vielleicht findest du auch mal eine schöne Wohnung. Ja, stimmt. Genau. Beim nächsten Mal möchten wir übrigens von dir hören, was die 5 Dinge waren, die du gesehen hast. Soll ich dir sagen, was bei mir war? Ja. Ich war hier drüben auf dem Friedhof und stehe so, weil ich irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr einen Vogel zwitschern hört, der kein Spatz ist und keine Kohlmeise, dann bleibe ich automatisch stehen und gucke im Baum. Und wie ich da stehe, sehe ich auf einmal ein Eichhörnchen hinterm Baum vorlugen und dann kommt das Eichhörnchen auf mich zugelaufen, setzte sich vor mich, guckte mich an, rannte wieder ein Stück weg, kam wieder ein Stückchen näher. Und das ist deine Nüsse. Ich glaube ja. Nein, das ist, wir haben auch ein bisschen interagiert. Ich habe dann einen Kienzapfen aufgehoben, habe ihn zugeworfen und dann ist es hin, hat das Ding angeguckt. Ja, das war eine von den 5 Sachen. Ja. Das war der romantische Teil dieses Podcasts. Das war auch der romantische Teil meines. Ja. Ja. Hast du ihm einen Namen gegeben? Mehr Romantik gibt es übrigens im Witzbattle. Ach ja, stimmt. Ich habe vergessen, einen Namen zu geben, ja. Marc, du wolltest. Du wolltest was erzählen. Das war es nämlich von mir zu dem Thema. Spannend. Ich hoffe, ich habe euch Lust und Laune gemacht. Ja, Ausflugstipps sind immer gut. Ja. Achso, ich wollte noch erzählen, wie ich hingekommen bin. Es war an dem Tag Schienenersatzverkehr. Ah, ja. Und das Krasse ist, ich habe die S42, 41 fuhren nicht. Stattdessen fuhren Ersatzbusse. Die Ringbahn. Ja, genau. Stattdessen fuhren Ersatzbusse. Und der Witz war, dass er gesagt hat, vom Frankfurter Allee mit dem Ersatzbus bis so nach Rummelsburg sind es 5 Minuten mit dem Bus. Habe ich natürlich erstmal so geglaubt. Da habe ich eine gerade Linie durchgezogen auf der Karte bis Frankfurt. Eine Fluglinie, ja. Zu einer, ich habe den Gustav-Holzmann-Straße oder so, ich weiß es nicht, muss irgendwo da sein. So, jetzt stehst du am Schienenersatzverkehr-Haltestelle und da kommt der Bus. S42, Ersatzbus, sollte ich nehmen, sagte die App. Ja. Google Maps und City Mapper. Mhm. Beides 2 sehr gute Apps dafür. Da stand dran an der 42, Danziger Straße? Nee. Landsberger Allee? Ja, die andere weiter. Kreisweiler Straße stand dran. Genau. Ich glaube ja. Das ist die falsche Richtung. Ja, bin ich eingestellt. Ja, aber er hat ja gesagt, S42 und dann hat er sogar gezeigt, der Bus fährt in den Süden. Bin eingestiegen und dann gucke ich irgendwann, der Bus fährt in den Norden. Jetzt hatte ich einen Timeslot gebucht, ne? Mit Puffer. So, jetzt, was mache ich denn jetzt? Dann habe ich geguckt und der sagte mal wieder, ich soll mit diesem Bus fahren, weil wenn nichts anderes fährt nach Rummelsburg, nur der Ersatzbus. Naja, klar, aber der fährt ja in verschiedene Richtungen. Bin ich ausgestiegen, bin auf die andere Seite gegangen, bin in den 41er eingestiegen. Dann sagte die App, ich soll mit dem 41er fahren zu dieser Straße. Ich gucke an den Bus, der Busfahrer sprach kein Deutsch, der konnte mir nicht erklären, wo er lang fährt. Der Busfahrer sprach kein Deutsch. Nee, das sind diese Überlandbusse oder irgendwelche Firmen. Genau. Ja. Aber selbst da bin ich überrascht. Ja, dass der hatte ein Dienstleister, einfach nicht ist, der deutsche Sprache. Du, der hat Privatklamotten an da. Das sah aus, als wenn jetzt so eine. Der hatte wirklich mal eine Also, Busfahrt. Wenn du Glück gehabt hast, hat der Bus auch TÜV gehabt. Das war dann gut. Ja, ja, dann habe ich ihn gefragt, da hat er mir sein Handy gezeigt. Ich finde das Sahnebüchen. Ja. Ja, aber also, wie gesagt, er hat mich nicht verstanden, hat mir sein Handy gegeben, was in seinem Lenkrad lag und hat mir da die Strecke, also die hat er aufgerufen gehabt auf Google Maps. Der ist nach Google Maps gefahren offenbar. Oh Gott. So, auf jeden Fall ist er gefahren nach Ostkreuz. Ich finde es gut, dass die Deutsche Bahn das über uns jetzt hier mal so mitkriegt, was für Leute sie da indirekt beschäftigen. Nee, ich weiß nicht, wen die werden irgendein Unternehmen, das wird ja irgendein Busunternehmen sein. Genau, das ist, also bei der S-Bahn ist es wirklich so. Ich würde sagen, es waren Polen und in beiden Fällen. Ja, ich bin mit dem S42-Bus gefahren und mit dem S41-Bus. Ich habe mit beiden Busfahrern versucht zu reden. Ja. Sie haben beide nicht verstanden, ich konnte mir nur vermitteln, dass ich die Strecke wissen wollte, was eben einmal das Handy ins Gesicht und der andere zeigte auf sein Schild vorne, wo Greifswalder Straße dran stand und im anderen Fall stand Ostkreuz dran. Dachte ich, Ostkreuz ist nicht Rummelsburg, aber die App sagt, ich soll in diesen Bus steigen. Ja, weil die Streckenführung der Straße verläuft so, dass der wahrscheinlich… Weißt du, was die Wahrheit war? Wahrscheinlich ist nicht vor Ostkreuz kam Rummelsburg bestimmt. Nee, die Wahrheit war, ich musste bis Ostkreuz fahren und bin da in die Straßenbahn eingestiegen und bin mit der Straßenbahn ungefähr 10 Minuten bis Rummelsburg gefahren. Ja. Das heißt, die S3 fuhr auch nicht, oder? Nee, also die Ringbahn fuhr ja ab Frankfurt da nicht. Das heißt, es war ja keine Möglichkeit irgendwie zu essen. Das nächste Mal nimmst du ein Taxi, wie alle vernünftigen Leute. Oder nimmst du mich mit, rufst mich vorher an. Ich habe überlegt, ob ich nicht gleich die Strecke mit der Straßenbahn nehme. Die erschien mir aber länger, weil, okay, ich habe dann auch kapiert, klar, die Linie, die Luftlinie, 2 Minuten mit dem Flugzeug, aber nicht mit dem Bus auf der Straße. Ja, die Luftlinie kannst du jederzeit nehmen. Du brauchst bloß jemanden finden, der dich in die Richtung wirft. Ja. Genau, Mark war nicht der Fall. Beispiel. Also es war eine Katastrophe gewesen. Ja. Und wir sind ungefähr 20, 30 Minuten zu spät gekommen, aber war Gott sei Dank alles überhaupt kein Thema, kam nicht mal zur Sprache. Und jetzt überleg mal, ein Tourist muss diese Strecke fahren. Katastrophe. Wenn du es als Berliner schon nicht... Ich habe als Berliner geschnallt, dass die Himmelsrichtung nicht stimmte. Als Tourist guckst du auf deine App und sagst, ja, haut schon hin. Ja. Und diese Straße gibt es nicht. Ja. Und die App war so fies, ich stand dann Rummelsburg an der Straßenbahnhaltestelle und Leute standen an der Bushaltestelle an, vom Nachtbus. Da dachte ich, warum stehen die denn an der Bushaltestelle für Nachtbus? Steht doch ganz groß dran, N40. Ja, manchmal steht ja auch so ein Ersatz. Nee, weißt du, was ist? Ding, ne? Die wollten von da wahrscheinlich auch irgendwo hinkommen und hat es gesagt, Bushaltestelle da. Und da habe ich gesehen, die Bushaltestelle heißt da tatsächlich nur da fährt kein Bus. Ich muss ehrlich sagen, ich bin maßlos enttäuscht. Das ist doch schlecht eingegeben. Aber interessant. Weil, wenn du schon im Freundeskreis jemanden hast, der sich mit dem öffentlichen Nahverkehr... Stefan, ich war völlig überfordert. Ich habe auf deinen Anruf gewartet. Ja, aber dann kannst du mir erklären, gibt es eine öffentlich zugängliche Schnittstelle, die von BVG und Bahn bedient wird? Kann man die abrufen? Nein, die öffentliche ist sie nicht. Aber die Apps rufen die halt ab. Ja, natürlich, das ist öffentlich. Aber das ist eine API. Ja, aber die Frage ist, ob die... Da kannst du dir von der KI, kannst du dir ratzfatz in 5 Minuten, kannst du dir eine App bauen. Die kriegt jetzt auch keine bessere Strecke hin. Meinst du, die kann man kostenfrei nutzen, die API? Ja. Bist du sicher? Ja. Okay, ich habe den Aufwand musst du dir ja nicht machen, weil es gibt ja genug Apps, die das. Ich habe nur gemerkt, dass sie alle mit einer arbeiten, was ich schon mal gut fand. Ja. Ne? Nicht, dass einer bei Google sitzt und sich irgendwas ausdenkt. Nee, das kommt schon von denen offiziell. Gut. Eieiei. Okay, sorry, Marc. Was denn? Wie waren deine letzten 2 Wochen? Ich glaube, über diesen Punkt sind wir schon längst hinaus. Ach so? Die Frage ist, was ihr jetzt machen wollt. Wollt ihr mit mir spielen? Spielen? Wollen wir mal in meinen Spam-Ordner gucken? Oder aber, mal gucken, was war denn Tor Nummer 3? Ah, genau. Wollen wir ein bisschen über unsere Kindheit sprechen? Die habe ich noch nicht verarbeitet. Ja, eben drum. Mir ist egal. Ja, René, Quatsch, wie heißt der andere Typ? Ach ja, Stefan wollte auch immer noch über die elektronische Patientenakte reden. Die haben wir auch noch. Ja, erst später. Wir können, pass auf, dann klinke ich in das Thema Giberlink ein. Was für ein Ding? Gut, ihr wisst nicht, wovon ich rede. Nee, was für ein Ding? Ich hab's nicht verstanden. Giberlink. Giberlink. Giberlink. Link. Giberlink. Giberlink. Giberlink. Giberlink. Ja, aber dann würde ich das auch sagen. Du hattest das Thema ja schon vorangemeldet. Ja? Stefan verzichtet auf seine elektronische Patientenakte. Ja, natürlich. Ja. Dann würde ich sagen, du darfst jetzt und heute entscheiden. Wir hören jetzt von dem Mann mit dem Dachschaden, womit es weitergeht. Bitte, Marc. Ich dachte mir, ich fand es in der letzten Folge, fand ich das so schön, wie wir uns gegenseitig Anekdoten erzählt haben. Lügen über den Geschirrspüler erzählt haben. Nein, der fand die Anekdoten gut. Ja. Die Anekdoten, wo es ums Autofahren ging. Ja. Unsere ersten Autos und was wir damit irgendwie überhaupt so als Autofahrer so erlebt haben. Und da dachte ich mir, das kann man doch so ein bisschen ausweiten, weil so gut kenne ich euch ja nun auch nicht. Und gerade aus Stefan etwas herauszubekommen, ist ja nahezu ein Ding der Unmöglichkeit. Und deswegen dachte ich so, naja, wir könnten ja ein bisschen über unsere Schulzeit sprechen oder vielleicht Kindheit im Allgemeinen. Aber Schulzeit wäre vermutlich ein bisschen spannender, weiß ich nicht, keine Ahnung. Das muss man gucken, in welche Richtung sich das entwickelt. Aber es ist natürlich umso spannender, als wir ja in verschiedenen Deutschlanden aufgewachsen sind. Ja. Ja. In einer Stadt, oder? In einer Stadt sind wir aufgewachsen. In einer Stadt. Naja, ihr seid aufgewachsen in der Hauptstadt der DDR und ich in West-Berlin. Ich will an der Stelle nochmal gerade drehen. Berlin durfte, glaube ich, gar nicht die Hauptstadt der DDR sein. Weil offiziell wurde Deutschland getrennt und Berlin getrennt. West-Berlin ist ja auch nicht die Hauptstadt von Westdeutschland. Und ich glaube, Ost-Berlin durfte nicht. Nee, es war nicht. Bonn. Richtig. Und Ost-Berlin durfte eigentlich gar nicht die Hauptstadt von, weil Berlin war was Eigenes. Das war den Russen nur egal. Ja, genau, genau. Also verwaltungstechnisch haben die, glaube ich, einen illegalen Akt vollzogen. An der Stelle nur nochmal. Mhm. Ja, das ist eine diplomatische Spitzfindigkeit. Also da halte ich es mit der normativen Kraft des Faktischen. Naja, oder ja. Das ist entschieden, es hat keiner dagegen interveniert. Also nehmen wir es einfach als gegeben hin. Okay. Also daran möchte ich mich jetzt nicht an der Stelle ich mal. Ich möchte erfahren, wie eure Kindheit. Ich habe das Gefühl, ein Teil deines Daches ist sehr gut imprägniert. Deswegen. Also, er lässt nicht locker. Er macht so lange, bis mir wieder der Sack platzt und dann schlage ich zurück. Bis René heult. Genau, bis der Eiter aus meinem gelben T-Shirt kommt. Du hast das ja gut eingeleitet, das Thema. Stefan hat es sogar noch gut ausgebaut. Wir sind in einer Stadt groß geworden unter verschiedenen Umständen. Zu deswegen verschiedenen Zeiten. Kann das sehr interessant. Nee, und das ja, nicht. Doch, auch das. Ein bisschen, ja. Also, naja, guck mal, ich bin Jahrgang 1970. Ach du Scheiße. Was seid ihr für Jahrgänge? 77. 79. 77 und 79. Also 7 und 9 Jahre liegen dazwischen. Und in der Zeit, da fließt eine Menge Wasser die Spree herunter. Ja. Ne, also was ich in meiner Kindheit erlebt habe, das war für euch vielleicht noch gar nicht so. Ich sehe schon, in Podcast-Wiki wurde jetzt gerade unser Geburtsdatum angepasst. Ja, es gibt jetzt, wir sind nicht mehr René, Marc und Stefan, sondern aus Berlin, sondern doch jetzt älter gemacht, Jahre dazu. Ja, nee, ja, ist in Ordnung. Dann liegt doch mal vor. Hast du denn irgendeine einschneidende Situation, die du bemerkenswert und berichtenswert findest? Nein. Zweimal ja. Naja, also ich kann einfach nur so ein bisschen allgemein irgendwie so aus meiner Kindheit erzählen und natürlich irgendwie die Sachen, an die ich mich hauptsächlich erinnere. Ich fand es zum Beispiel ganz toll damals, also meine Kindheit war jetzt nicht so super glücklich. Ich habe einige Jahre bei meiner Oma verbringen müssen. Ich meine, es ging mir dort gut und es war okay, ja. Es war nur ein bisschen schade, dass ich meine Mutter nicht allzu häufig gesehen hatte. Sie hatte dann immer irgendwelche Männer am Start und hat mit denen separat gewohnt, hat dann irgendwie gearbeitet und hatte eben nicht die Zeit, sich irgendwie um mich zu kümmern. Deswegen musste Oma da irgendwie einspringen. Und das war aber, also ist ja trotzdem was aus mir geworden, ja, geht ja alles in Ordnung. Aber ich erinnere mich an einige Sachen, die ich bei meiner Oma erlebt habe, die ich so ganz zuckersüß fand. Zum Beispiel in der Küche von meiner Oma, das war eine relativ geräumige Küche, mit einem Küchentisch in der Mitte und links war dann so Spüle und rechts hatte sie eben so einen alten Küchenschrank mit einem Buffet, also nicht klassische Hängeschränke, sondern man stellte das auf den unteren Schrank. Aber ich schweife ab. Na jedenfalls, ich saß dann als kleiner Bub, saß ich zwischen den Blumentöpfen im zweiten Stock und zwar außerhalb des Fensters. Das heißt, du hast das Fensterbrett innerhalb und du hast aber auch ein Fensterbrett außerhalb, so ganz normal. Mhm. Und jetzt hat sie sich da aber, oder wurde ihr dort eingerichtet, quasi so ein Gestell, ein Gehänge, also wurde eingehängt, etwas, wo sie dann ihre Blumentöpfe raufstellen konnte oder vielleicht Gartentöpfe, also irgendwelche Gartenkräuter, außerhalb des Fensters. Also so wie so ein Mini-Balkon? Ja, also wirklich, wirklich ganz mini. Was gerade so die Größe von diesem Fensterbrett hatte, wenn du so willst. Also ein Fenster, kein bodentiefes Fenster. Ja, ganz genau. Kein bodentiefes. Kein bodentiefes Fenster, ein ganz normales Fenster. Das heißt, ich musste dann über die da hochklettern. Mhm. Darunter gab es auch keine Heizung, wie es heute üblicherweise ist, dass du unten die Heizung hast und dann darüber hast du ein Fensterbrett und darüber das Fenster. Sondern darunter hattest du quasi so einen kleinen Verschlag. Ja, das war wie so eine Mini-Speisekammer, wenn du so willst, weil es gab ein Gitter nach draußen. Das heißt, die frische Luft von draußen ging dann immer durch diesen. Unter dem Fenster war offen? Ja, genau. Okay. Ist das, was man manchmal in Häusern sieht, wo von draußen so ein Metall-Dingens, so ein Metallhaube drauf ist? Ja, keine Ahnung. Das sieht doch rein. Bitte? Das sieht doch rein. Das heißt, unter dem Fenster war ein Bereich, der ist offen gewesen, da hätte man rausgucken können? Nein, also ja, im Prinzip kannst du rausgucken. Aber da war aber ja ein Kasten so, davor, ja, ganz helle so Löcher. Erbsengroße Löcher in einem Metallgestell, was insgesamt nur ein Durchmesser von 15 cm Aber dann hatte. War standardmäßig davor eine kleine Kammer gedacht. Ja, ja. So eine genau. Minikammer. So ja, krass, wie smart. Unter dem Fenster. Also richtig für den Zweck. Ja. Aber der Punkt ist eben, dass ich denn da hochgeklettert bin, als ich ging noch nicht mal zur Schule. Ja, natürlich, wenn ich schon zur Schule gegangen wäre, wäre ich auch zu groß gewesen und hätte mich dort nicht mehr hinsetzen können. Aber dort setzte ich mich dann irgendwie im Schneidersitz oder sonst irgendwie dazwischen diese kleinen Blümchen und habe dann vom zweiten Stock runter in den Garten irgendwie geblickt. Das fand ich ganz toll. Das ist dir in Erinnerung geblieben? Das ist mir in Erinnerung geblieben. Und eine andere schöne Erinnerung ist, mein Opa war schon verstorben und ich durfte dann manchmal zu meiner Oma mit ins Bettchen. Also sie hatte ihre Seite von dem großen Ehebett und die andere Seite war dann natürlich leer geblieben. Und gerade so zum Wochenende, wenn ich dann aus meinem eigenen Zimmer kam, weil ich irgendwie schon wach war und Oma wollte noch ein bisschen weiter schlafen, dann durfte ich irgendwie auf die andere Seite. Und irgendwann sagte sie, ja, jetzt müssen wir aber mal aufstehen. Und es war Winter draußen. Und Oma sagte, ja, komm jetzt aber aufstehen. Und der kleine Marc wollte aber nicht raus. Also nahm sie die Bettdecke und begann die irgendwie dann schon klein zu falten und das Bett zu machen. Und der kleine Marc rutschte immer weiter unter diese Bettdecke. Egal wie klein die wurde, er konnte sich da drunter irgendwie noch verstecken und dann noch ein kleines Minütchen irgendwie herausschlagen, bis es dann irgendwie nicht mehr ging. Und Oma sagte, so, jetzt aber los, rein in deine Strumpfhosen. Weil ich muss als kleiner Bub immer Strumpfhosen tragen. Ja, ja, das haben wir auch. Das Strumpfhosen haben wir auch. Und eine Schlauchmütze im Winter. Was für eine Mütze? Eine Schlauchmütze. Ach so, die so um den Hals, dann, wo nur der Kopf so rauskommt. Genau, wie du das aussiehst, wie so ein. Wie eine Schildkröte. Ja. So. Kennst du die Mütze? Die sind, das ist ein Wollschlauch. Also ein Schlauch. Schlauch. Und den ziehst du über den Kopf. Ja, ja, okay, kenne ich. Und dann, nein, sowas musste ich nicht tragen. Nee, siehst du, ich musste sowas tragen. Mit meine Eltern haben mich also doch geliebt. Ja, Strumpfhose. Aber meine Eltern haben mich geliebt, ich durfte eine Hose über der Strumpfhose haben. Ja, das stimmt, das ging mir auch so. Nur zu Hause zum Spielen hat man die Strumpfhose. Ja, genau. Ja, aber das ist ja Standard, heute haben die Kinder auch noch Strumpfhose. Das tut mir sehr leid für euch, ich hatte wirklich gedacht, so 1976, 77 wäre das komplett aus der Mode gekommen. Nein, auch heute noch. Also heute noch? Auch meine männlichen Was Kinder mussten Strumpfhosen tragen. Was, mal, das ist gar nicht mehr Zeit gewesen. In welchem Alter, reden wir jetzt von 14? Nein, natürlich dann siehst du. Nicht. Also im Alter lässt man sich da diesbezüglich nichts mehr sagen. Ich sage mal, aber bis ich halte das trotzdem für einen Fall, da gehören Blauhelm-Truppen in die Familie. Also bis zum siebten Lebensjahr kann geschützt werden vor Strumpfhosen. Oder ein siebenjähriges Kind mit Strumpfhose? Ist das ungewöhnlich? Doch, na klar, hätte auch warm im Winter. Würde ich auch machen, klar. Ja. Darum geht es nicht, Stefan. Es geht nicht um die Wärme. Guck mal, Socken. Es geht darum, dass das Kind gehänselt werden kann. Socken mit Hose dran, so. Besser geht's auch gar nicht. Deswegen achte auch immer darauf, was für einen Namen du deinem Kind gibst. Macht nicht, schon Sinn. Nicht, dass alle Leute diesen Namen irgendwie verkürzen und einen Spitznamen draus machen und dann ist das Kind totunglücklich, weil es eben. Ja, weiß ich nicht, wie genannt wird. Weil es Jonathan heißen würde wollen. Jonathan. Ja. Du hast ja deinen Namen auch ändern lassen. Offenbar warst du ja auch nicht so zufrieden. Ich habe ihn mir selbst geändert, ja. Siehst du. Ich bin mit dem Namen eigentlich recht zufrieden. Ich war bloß unzufrieden, wie die anderen mit dem Namen umgegangen sind. Ja. Und außerdem mag ich meinen zweiten Vornamen so überhaupt nicht. Also habe ich ihn vernichtet. Gisela. Gisela. Ja. Aber Thema Oma und interessante Geschichte. Ich kann mich erinnern, in meiner Kindheit, eine meiner Oma, meiner Oma, sie hat ja zwei Omas, die hat in Karl-Marx-Stadt gewohnt, also heutige Chemnitz. Ne? Die Stadt daher mit den drei O's. Auch, genau, ihr kennt das. Karl-Marx-Stadt. Und es war immer so, wenn wir dorthin gefahren sind, hat sie mir immer Grießbrei gemacht. Da habe ich mich immer drauf gefreut. Ostgrießbrei oder Westgrießbrei? Das konnte ich mir nicht verkneifen. Selbstgemachten Grießbrei natürlich. Und das war so, ja, da habe ich mich immer gefreut. Das war so meine Verbindung zu ihr. Wir hatten auch Verwandtschaft im Osten. Also meine Oma hatte irgendwie drei oder vier Schwestern oder Cousinen, irgendwas in der Richtung. Und dann sind wir ab und zu mal da in den Osten reingefahren etc. Und da weiß ich noch. Nach Ost-Berlin. Nein, nicht nach Ost-Berlin, sondern noch Ostdeutschland. Also es noch kann sein, dass es noch Ost-Berlin war, aber ziemlich weit draußen. Also es war draußen, ja, noch hinter den sieben Bergen da in der Nähe von Marzahn. Also Marzahn kann sich gewesen sein, das gab es damals noch nicht. Jedenfalls ich weiß nicht, ob es außerhalb der Stadt war oder Kleingartenkolonie, vermutlich war es eher sowas. Na, jedenfalls, es war ein wundervoller Sommertag und ich habe dort gleich irgendwie ein anderes Kind irgendwie kennengelernt. Wir haben dann Marienkäfer gesammelt etc. Ja. Aber die Verpflegung. Also da habe ich wirklich gedacht, so, Moment, ich bin da angekommen und die Tante, die bot mir an, na, magst du eine Cola trinken? Ich so, oh, das ist ja super, Cola, sowas kriege ich zu Hause nicht. Ja, ich hätte ganz gerne eine Cola. Und dann gab es eben da so eine Club-Cola und das schmeckt dann nur ganz anders als das, was man irgendwie selber kannte, irgendwie aus dem Westen. Und ich war tief enttäuscht. Ich glaube, ich habe nie eine Club-Cola getrunken. Nee? Nee. Ich schon, ja. Also was auch immer es war, es schmeckte auf jeden Fall nicht, es war nicht erwartungskonform. Es war nicht so, wie du es kanntest. Und da ist das kleine Kind dann tatsächlich sehr borniert und überhaupt nicht tolerös und sagt einfach, nee, ich will die Scheiße nicht haben. Aber war dir nicht klar, dass im Osten alles ein bisschen anders ist? Nein. Nicht? Nein, gar nicht. Ja. Das ist doch, das für euch doch auch mal eine Information. Also es war mir überhaupt nicht so bewusst. Ich wusste, ja, okay, da darf man nicht hin etc. Und da sind vielleicht böse Menschen, ja, also was man so beigebracht bekommt. Ja. Und der Ami und der Russe und so weiter. Aber so im konkreten Fall, weil du gehst ja zu deinen Leuten, das war meine Familie. Also, und ich, mir war nicht bewusst, dass ich bei meiner Familie eben nicht das Essen und das Trinken kriege, was ich eben von zu Hause kenne. Also siehst du, bei uns war es so, es wurde schon erzählt, dass im Westen die Bösen sind. Aber wir hatten es schon relativ gut durchschaut, weil natürlich die Bevölkerung ihre eigene Meinung hatte. Ja, aber mit welchem Alter? Als Kind. Als Kind war mir schon klar, dass wir da auf Linie gebracht werden. Hm. Dass die Sachen, die uns gesagt werden, teilweise nicht stimmen. Mhm. Ja, also das war der Eindruck, den ich als Kind hatte. Als Kind wusstest du von dieser Stasi-Geschichte, dass man so, dass Leute gibt, die einen belauschen. Ne? Also das hat sich schon, das ist schon gut durchgesickert. Also, du hattest ja auch diese, wie hießen die, wenn du jetzt in so einem Wohnhaus gewohnt hast? Das war nicht Blockwart. Nee, so ähnliche. Nee, du hattest jemand, der ein Haushaltsbuch geführt hat. Ja. Ja. Genau. Also Haushaltsbuch. Also ein Hausbuch, genau. Da musste Besuch eingetragen werden. Das musst du dir mal vorstellen. Ja, also das kann wenn Besuch kommt, musste in das Buch eingetragen werden. Ja. Ja. Und ich weiß schon, dass es so hieß, also weil wir ja auch Westfernsehen geguckt haben, wurde uns schon frühzeitig gesagt, erzähl es nicht so rum, das gibt Leute, die erzählen es weiter, weil es nicht erlaubt ist. Ja. RTO. Also als Kind warst du da schon gut involviert in das Thema, finde ich. Was heißt denn Kind? Ich brauche eine Zahl. Unter 10 heißt für mich aber, du könntest da schon noch in der Schule, schon in der Schule gewesen sein. Ich rede aber von der Zeit, als ich noch nicht in die Schule ging. Daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Okay. Ich glaube, ich ging immer zur Schule. Ich kann mich an Kindergartenzeit kaum erinnern. Ja, Kindergartenzeit, was war da? Also, Kindergartenzeit hatte ich nie. Ich war nie im Kindergarten. Nee. Ja, bei uns gab es ja Kindergartenpflicht. Kindergrippe und Kindergarten. Mhm. Weil, das ist bei euch auch nicht. Nein. Das ist schon damals Kita, ne? Ich glaube, im Westen durften die Frauen nicht arbeiten. Nee, da war es ungewöhnlich oder nicht so verbreitet, dass die Frau arbeiten geht. Ja. Es hängt von der jeweiligen Familie ab. Und bei uns war es eben so, dass, das hätte man sich auch gar nicht irgendwie leisten können, irgendwie so wie ein Kindergarten etc. Also wir waren relativ, arm, aber eben schon nicht so gut betucht. Mhm. Man musste schon jede Mark damals dreimal umdrehen. Na, alle im Westen meine waren Mutter reich. Natürlich. Die armen Ossis, wo 80% von denen irgendwie ein Eigenheim hat. Also meine Kindergärtnerin hieß Frau Westphal, das weiß ich noch. Und Mittagsschlaf habe ich gehasst. Von 12 bis 2 musste man sich hinlegen. Ja, von 12 bis 2. Die Uhrzeit weiß ich nicht mehr, Liegen aufbauen. Ja, genau. Das war, glaube ich, ist in allen Kitas, glaube ich, heute noch so, oder? Ich weiß gar nicht. Das kann ich nicht sagen, wie das heutzutage ist. Kann nicht. Heute kannst du doch kein Kind zum Mittagsschlaf zwingen. Kriegst du da sofort eine Anzeige. Ist das nicht so heute? Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Dieser Kelch ging an mir vorüber. Man hat mir bisher noch keine Vaterschaft nachweisen können. Und ich möchte, dass das so bleibt. Ich kann mit diesen Teppichratten nicht viel anfangen. Okay, Marc, jetzt muss ich es dir beichten. Ja. Wir machen den Podcast nur zusammen, weil ich dir irgendwann sagen wollte, dass ich dich vermisse. Schon lange, Papa. Du brauchst wieder Geld, ja. Eieiei. Ich nehme die Millionen, die du nicht gezahlt hast, auch sofort. Ja. Also ich kann mich auch an lustige Storys erinnern. Und zwar, wenn man als Kind mit dem Bus gefahren ist, ne, ist ja nicht so wie heute. Früher gab es ja diese kleinen Fahrkarten, hier diese Rollen, ne? Ja. Also was Stefan sagen will, weil er es nicht ins Mikro sagt. Ach so, ja. Nee, doch, das hat man schon gehört. Und wir haben ja als Kind, haben wir dann immer ganz, ganz oft drauf gedrückt. Aber ne? Warte mal, kannst ganz dich kurz. Erinnern? Das Ding ist, ich kenne nur Straßenbahn, ich kenne gar keinen Bus. Also ich glaube, ich bin mit dem Bus gefahren? In Ost-Berlin nirgendwo mit dem Bus gefahren. Nee. Weil überall schon. Straßenbahn ist. Wo? Ja, war ja nicht, ja, überall war es ja nicht, aber. Also echt. Und im Bus, in den typischen Icarus-Bussen, ne? Man kennt es. Bus kann mich nicht erinnern. Aber YouTube noch in der Straßenbahn, sehen. Wolltest du gerade erzählen, zu Ende führen, sorry, diese Automaten, ja, wo man die Rolle. Gab es auch im Bus, genau. Gab es in der Straßenbahn, ich kenne die aus der Straßenbahn, ja. Ja, genau. Und die hast ja immer so lange gedreht, dass du mehr Tickets irgendwie rausgezogen hast, ne? Ach so, nee, das war noch. Kannst du dich erinnern? Ja, das sind so. Dass du die Scheibe da dann gedreht hast? Du hast Geld reingesteckt, das ja. Heißt, der Bezahlvorgang war im Bus für alle hörbar. Du hast oben diesen Taler reingesteckt, Bling. Hast Bling gemacht und dann kam dieses Geräusch von dass du den Hebel bewegst. Genau. Hast, das Geld ist ein Stück weiter gerutscht und ja. Im besten Fall ist eins in das Ding reingefallen ganz genau, unten. Genau. Und weil man hätte natürlich auch so einen Fahrschein nehmen können, das hat ja niemand kontrolliert, ob du da Geld reinsteckst. Wir machen obwohl, ehrlich, ja. Es war eine Glasscheibe, dass man sieht. Kannst du ne? Auch einen Knopf reinstecken. Richtig. Und wir haben, damit das Geräusch kommt, weil wir schon kapiert haben, das Geräusch braucht, haben wir Knöpfe oder Steine reingemacht, also irgendwas Flaches. Dann kam das Geräusch, alle dachten im Bus, oh, der hat bezahlt. Dann hast du den Schein genommen, abgerissen. Ja. Ja. Zu meiner Zeit gab es im Bus zwei Mitarbeiter. Du hast vorne den Fahrer gehabt und in der Mitte den Kassierer. Ja. Na krass. Das war abgefahren. Ja. Da bist du also rein und musstest dann zu dem Kassierer und hast ihm dann gesagt, was für einen Fahrschein du willst. Und der hat dann da eben entsprechend irgendwie was bedient. Also am Anfang hat er da noch gesessen etc. und musste tatsächlich zu dem hin. Später ist er dann, glaube ich, durch den Bus irgendwie durchgegangen. Und auch bei der U-Bahn. Du bist runter in den U-Bahnhof. Mittlerweile ist das ja alles leer. Ja. Ja, also und hast du ein Häuschen, so ein Fahrkartenhäuschen? Du hast so ein stimmt. Fahrkartenhäuschen ja. Gehabt, ja. Ganz genau. Und zwar auf der Zwischenetage. Ja, ist bei der U5, kann man das heute noch sehen. Da sind in einigen Bahnhöfen tatsächlich diese Häuschen, also das ist ja so ein Fenster dann das gewesen. Das oft, ja. Hast du noch? Teilweise wurden die aber dann ausgebaut, auch zu kleinen Geschäften. In, klar, auf der U5-Linie, die Dinger in der Mitte, das sind jetzt Kioske. Ja. Aber nee, da saß der Bahnvorsteher drin. Es gibt aber noch viele Bahnhöfe, wo das noch wirklich für die Mitarbeiter genutzt wird. Und da konnte man. Aber was heute auch nicht mehr ist, früher war auf jedem Bahnhof Aufsicht. Saß eine Person permanent. Das mindestens eher, ne? Manchmal sogar zwei und ich glaube Alexander. Ja, genau. Platz das waren ja die Ausrufer. Ist heute noch. Ne? Ja. Die dann auch zurückbleiben gesagt haben etc. Und genau. Die dann geprüft haben für den U-Bahn-Fahrer, ob alles okay ist, ob alle Türen zugegangen sind etc. Und die haben sich da gekümmert. Es wurde alles wegrationalisiert. Der U-Bahn-Fahrer ist der einzige Mensch, der noch muss jetzt alles alleine machen. Ja. Na, außer auf dem Bahnsteig sitzen. Er sitzt nicht auf dem Bahnsteig, aber er muss teilweise raus aus seinem Führerhäuschen, muss dann auch für die Rollstuhlfahrer die Rampen irgendwie ausrollen, muss die wieder zusammenpacken etc. Er muss auf die Bildschirme oder in den Spiegel gucken, ob alle Türen noch zu sind, muss sich mit den Fahrgästen unterhalten, wenn irgendwas ist, muss sie informieren. Ja, dafür hat man früher viel mehr Leute gehabt. Der Fortschritt der Zeit, ja. Aber es ist ja nicht wirklich Fortschritt, weil auf den Bahnhöfen, na gut, die Ansagen. Das ist eine Mischung aus beiden. Ne? Die also, sind einfach weggefallen. Wozu brauchst du, warum, also, na klar, du hast Fahrkartenautomaten, die wahrscheinlich die Personen, die verkauft haben, ersetzt und die Bahnhofsansagen wurden automatisiert. Da brauchst du keinen Menschen mehr setzen. Das hat ja jede U-Bahn selber jetzt sozusagen. Ne? Und natürlich das Sicherheitsgefühl, da hat sich ja die Zeit auch ein bisschen verändert oder die Welt. Das ist ja oft ein Kritikpunkt, warum sich Leute diese, oder Fahrgäste diese Personen wieder wünschen. Aber ja, ansonsten den Rest kann man so abwickeln, wie man es heute macht. Natürlich. Ja. Du hast ja extrem hohe Personalkosten in der heutigen Zeit, wenn du das hättest. Jetzt warte mal noch ab, bis die U-Bahn von alleine fährt. Wird auch nicht mehr. Wissen wir, dauert nicht mehr lange, funktioniert in Paris schon. Ja. Ja, aber ja, so hat sich es halt verändert. Ne? Und in den Icarus-Bussen war es halt damals auch so, dass die Knöpfe zum Drücken waren oben. Ne? Kennst du das noch? Du bist ach, ja du meinst die Halteknöpfe? Ja, ne, das welche war, Halteknöpfe? Ja, Halteknöpfe gab es früher in den Ostbussen nicht so. Erst später hat man überall noch irgendwie Knöpfe eingebaut. Die waren immer an den Türen direkt und zwar oben über den Türen. Und da musste man drücken und dann wusste der Fahrer, du willst aussteigen. Ja. Und natürlich als Kind, wenn man klein ist, kam man da nicht immer ran. Deswegen hat man sie ja oben angebaut. Wie war dieses Meme? Kann auch sein. Ich muss hier raus. Ja, genau. Nee, und da manchmal. Nein. Ich müsste mal googeln. Ich muss hier raus. Das soll so ein Internet-Meme sein. Ein Junge im Stimmenbruch will aus dem Bus aussteigen, wahrscheinlich Berlin, und sagt, ich muss hier raus. Mhm. Okay. Typisch Berlinerisch. Ja. Ja. Ja, wir sind von unserer Kindheit so ein bisschen so. Nö, es war ja, ist ja Teil. Erfahrungen des öffentlichen Personennahverkehrs abgerutscht. Aber egal. Der Anfang ist gemacht. Genau. Aber also, die Zeit ist schon wieder fortgeschritten und wir müssen schon wieder zum Ende kommen. Eieiei. Müssen wir. Ja, also man kann nochmal zusammenfassen sagen, also René war 12, glaube ich, ne? Warte. Ich muss raus. Ich muss raus. Egal. Ja, ich war, wann war ich 12? Zum Fall der Mauer, ne? Ja, ungefähr. Genau, und ich war 10. Und das war auch mein, der Tag danach, der Samstag, wir mussten ja Samstag noch in die Schule, ich glaube, das hatte ich schon mal erzählt, ne? War der einzige Tag in meinem Leben, wo ich unentschuldigt gefehlt habe. Aber die halbe Schule hat ja gefehlt, 90%. Kann mich gar nicht mehr erinnern. War an dem Samstag Schule? Also es war nachher alle zwei Wochen nur. Stimmt, das hat man später so gemacht. Genau. Alle Kinder sollten in die Schule und Stefan sagt, ich will jetzt Begrüßungsjeld. War das bei euch auch so gewesen, Marc? Musstet ihr auch Samstag zur Schule? Jeden Samstag? Nein. Das muss man. Also das hat sich, ist so ein bisschen wie Studienprüfungsordnung an der Uni. Das hat sich alle paar Jahre geändert. Mal war Samstag Schule, mal nicht. Weil die größte Teil meiner Kindheit musste ich Samstag zur Schule. Ja, ich auch. Und da war zwar der Tag kürzer, aber schon krass. Also ich weiß, da war man nämlich mittags dann irgendwie schon zu Hause. Ja. Das ist schon, aber obwohl für die Eltern ist geil, ne? Die Eltern konnten den Haushalt machen, einkaufen oder so. Ja, die und konnten chillaxen. Nein, die haben den Haushalt gemacht. Ja, bestimmt. Wenn wir uns andere Sachen gemacht haben, die nicht da was. Mhm. Ja. Naja. Fragst du doch. Gut, gut. Das kann war ein Ausflug. Das können wir gerne fortsetzen. Ja. Mhm. Genau, wenn ihr auch eine Kindheit gehabt habt und unbedingt davon was loswerden wollt, hier ist der richtige Ort dafür. Schickt euch euer Kindheitsergebnis. Schluckt eine Briefmarke. Schickt uns euer Kindheitserlebnis. Okay, Und dann werden wir das hier mal auseinandernehmen, so wo wir auch eine tolle Erinnerung dran haben. Marc macht gerade Kraftübungen. Ich weiß nicht, was er versucht, aber. Flaschenöffner. Na, du hast gesagt, auseinandernehmen. Ich habe gerade versucht, den Flaschenöffner auseinanderzunehmen. Wir nehmen jetzt noch euer Brain auseinander. Ja. Wir hauen euch noch ein paar richtig krasse Witze rein. Oh ja. Witzbattle. Ich sag nur krank, Tinnitus, Antrag, Kampf und Entführer. Also ich habe nur 3 Witze. Weil bei mir waren es auch nur 3, hast du nicht richtig mitgezählt. Du hast auch 5 Themen aufgezählt. Ja, Witzbattle, es wird mal wieder Zeit. Und ich würde sagen, Marc fängt an, oder? Diesmal, heute lassen wir wieder Marc rein. Fängt Marc mal an. Runde 1. Hm. Das sind bestimmt Klempnerwitze. Heute war Schrottwichteln im Kindergarten. Hm. Wir sind die neuen Eltern von Kevin. Ja. Klassiker. Ich bin der Teil. Also, wisst ihr, was ich nicht verstehe? Ja. Leute studieren jahrelang Medizin. Hm? Und werden trotzdem krank. Macht irgendwie keinen Sinn. Ja. Sehr gut. Ich, was ich herausgefunden habe jetzt, und zwar, warum Drogensüchtige immer so wenig Geld haben. Es liegt nämlich an den hohen Fixkosten. Das ist gut. Das ist gut. Ah, meiner ist auch nicht besser. Runde 2. Anton, kommst du mal bitte? Ja. Findest du, dass ich eine schlechte Mutter bin? Ich heiße Paul. Ja. Ich glaube, ich habe Tinnitus im Auge. Ich sehe nur Pfeifen. Hm. Wusstet ihr, dass sich statistisch gesehen der Name auf die Wahrscheinlichkeit auswirkt, schwanger zu werden? Nee, ne? Weil eine Natalie hat eine bedeutend höhere Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden, als eine Günther. Eine Günther. Runde 3. Aua, aua. Wie nennt man jemanden, der so tut, als ob er etwas werfen würde? Na, das ist ein Scheinwerfer. Du, ich habe deinen Vater um deine Hand angehalten. Und? Was hat er gesagt? Ich soll meine eigene weiter benutzen. Die Schweiz kennt er ja, ne? Also, aber was hat die Schweiz irgendwelche Vorteile? Was sind so die besten Aspekte der Schweiz? Schokolade, ja, Käse, nee. Berge. Also, ich sag mal so, die Flagge ist schon mal ein großes Plus. Na gut. Bonusrunde. Seit ich clean bin, sprechen meine Freunde nicht mehr mit mir. Komisch. Der Toaster und die Lampe reden einfach kein Wort mehr mit mir. Ja, die einzige Person, die jemals um mich gekämpft hat, ist ein Typ von Vodafone, als ich gekündigt habe. Da sprichst du aus eigener Erfahrung. Ne? Ja, der sitzt noch tief. Oh, der sitzt tief, ja. Ich habe nichts, habe ich also, drei warte, Witze. Dann hast du ja auch gepasst. Ich habe noch einen für dich, Stefan, okay. Ganz kurzen. Ersatzwitz. Und zwar ein Entführer mit Humor, ja? Oh. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Ja. Okay. Marc, du noch was? Ja, okay. Da treffen sich eines Tages zwei Hähne. Und der eine so, kikeriki. Und der andere, wuff, wuff. Und da sagt der Erste, wieso bellst du denn? Und sagt der andere, na, heutzutage muss man auch Fremdsprachen können. Also Stefan, das Kinderwitz wird geklaut. So, ich habe keine Ahnung, also das mit den Witzen hier, das ist mittlerweile das ist so ausgelutscht. Ich schlag einfach das Internet an einer beliebigen Seite auf. Ja. Das und dann glaube ich mir irgendwas zu unserer zusammen. Kindheit. Wir sollten auch noch mal ein paar Witze aus unserer Kindheit. Ich habe tatsächlich ein paar Witzebücher aus der Bücherzelle geholt, unter anderem Fips Asmussen. Genial. Ich kenne alles von Fips Asmussen. Und ein Kinderwitzbuch von 1981 oder irgend sowas. Ja, auf jeden Fall cool. Sollten wir mal rausholen, dann können wir die Serie fortsetzen. Ne? So, make ihr Lieben. It so. That's it. Folge ist im Kasten. Ja. Also und gut, dass Marc vor der Sendung gesagt hat, wir müssen hier Licht anmachen. Sonst hätten wir im Dunkeln gesessen. Sonst hätten wir uns jetzt nicht gesehen, aber gehört. Ja. Das ist ja das Wichtigste beim Podcast. Oder? Das ist übrigens das Hörererlebnis. Ne? Die sehen uns auch nicht, die hören uns nur. Richtig. Tja, bevor wieder eine halbe Stunde lang Verabschiedung von Stefan kommt, wünsche ich euch schon mal eine schöne Restwoche und rufe mir jetzt ein Taxi. Und weg ist er. Und ich bin auch weg. Macht's gut, bis in zwei Wochen. Also, bis in zwei Wochen. Und hier sind die Outtakes. Jetzt kannst du noch jetzt mal... Kann ich, nee, jetzt kann ich, wenn jemand guckt. Geht's auch unten rum? Ja, halt unten rum. Halt's mal hinten ran. Unten rum. Ja, bei mir geht noch jede Menge unten rum, aber nicht auf Bestellung. Ja, das klumpen wir jetzt sowieso nicht. Warte mal. Das sagst du nicht wirklich so. Bei mir geht noch jede Menge unten rum, aber nicht auf Bestellung. Selbstverständlich. Oh mein Gott, ey. Ballo? Ja. Wird das lauter und leiser? Ich merke gar nicht, dass das lauter wird. Hast du im Display nicht so ein... So wo ist da nichts? Warte mal, ich sehe nirgendwo was. Das, wo verändert sich denn was, wenn ich hier drücke? Ja, Frauen und Technik. Hier steht auch Volumen. Jetzt änderst du doch die Volumen. Oh Gott, ey. Bist schon am Anschlag. Ah, 100. Das ist doch gut. Für mich, für meine Ohren. So, jetzt im Zuge der Vorbereitung des Großereignisses sollten wir... Ich weiß, Marc, es hat sich schon immer tot geregelt. Nein. Es ist etwas noch nicht eingeregelt, nämlich das Umgebungslicht. Wenn wir hier über eine Stunde sitzen, ist es draußen einfach dann irgendwann dunkel. Also wir sollten jetzt schon Licht anmachen. Es sei denn, es geht jemand im richtigen Moment raus und drückt den Schalter. Ja, ist ja wichtig. Muss ja alles richtig eingestellt sein hier. Wir wollen ja nicht, dass... Ja, jetzt ist der Ton ja viel besser. Die Zuhörer, wenn das Licht an ist. Kaum ist das Licht an, schon wird das Ton. Haben wir so ein kleines Neon Rauschen. Das war nicht die Sprite-Challenge. Das war Coke Zero, schmeckt auch nicht. Das ist nicht gelb, das ist Gold. Das ist wie auf dem Raumschiff Enterprise. Der NCC 1701 unter Captain Kirk. Wisst ihr, warum mein Shirt rot ist? Ja, damit du jedem zeigst, dass du ein rotes Shirt hast. Damit man nicht sieht, wenn ich blute. Und warum sind eure Shirts gelb? Damit man nicht sieht, wenn ich mich anpisse. Wenn du eiterst. Ah. Okay. Das ist ja, ich glaube, schlimmer wird es nicht mehr. Wir können loslegen. Wollen wir loslegen? Dann drücke ich mal hier ruf auf die Uhr. Play, weil du hast ja keinen Würfel wie immer dabei. Stimmt, habe ich vergessen. Zum Glück ist der Kopf am Hals festgewachsen. Sonst wird es noch reinregnen. Alles andere habe ich mir aufgeschrieben. Die Zeiten habe ich auch aufgeschrieben. Los, lass uns anfangen. Dann packen wir ein und gehen in den Park. Folge 159. An diesem wundervollen 5. März 2025. Das war meine ganze Vorbereitung für die Sendung. Du nimmst mir weg. Ich mache den Laubenpieper. Laubenpieper? Ah, hier, Dachschadenpieper. Okay. Wenn da noch eine Beleidigung kommt, dann hast du Geburtstag, mein Freund. Welche Kindheit? Stefan hatte sehr viel Kindheit. Ja, auf jeden Fall. Immer noch. Nicht so viel wie ihr. Doch. Mehr jünger. Du hattest mehr Kindheit. Deine Kindheit hat doch viel länger angehalten als unsere. Also stimmt. Ist ja heute noch nicht vorbei. Hast du recht. Das war ja mal was. Ja, da flüssig wie nichts. Gleich im ersten Versuch. Ist ja geil. Gut, wunderbar. Einpacken. Drei packen minus zwei packen. Oh Gott. Einpacken. Besser. Tschüss.